Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. Now, yesterday we talked about this spotless lamb, this perfect, beautiful lamb. Gestern haben wir über dieses makellose Lamm gesprochen, dieses perfekte, wunderschöne Lamm. The high price that was paid for you and for me. Den hohen Preis, der für dich und für mich bezahlt wurde. That was so much more precious than any material value. Das war so viel wertvoller als jeder materielle Wert. Now, look what the Apostle Peter tells us now. Schau, was der Apostel Petrus jetzt sagt. He says, this was part of God's plan, for he was chosen and destined for this before the foundation of the earth was laid. Er sagt in Vers 20, das war Teil von Gottes Plan, denn er war dazu auserwählt und bestimmt, bevor die Erde gegründet wurde. But he was made manifest in these last days for you. Euch aber ist er in diesen letzten Tagen offenbart worden. So look, Jesus was never an afterthought. Schau, Jesus war nie ein nachträglicher Gedanke. God did not sit in heaven and look down at man and saw man's sin. Gott saß nicht im Himmel und schaute auf die Menschen herab und sah, wie sie sündigten. And said, oops, what are we gonna do? Und sagte, ups, was machen wir denn jetzt? Let's quickly have a council meeting here in heaven to figure something out. Lasst uns schnell eine Ratsversammlung hier im Himmel abhalten, um eine Lösung zu finden. No, before the whole world was founded, meaning before Adam existed. Nein, bevor die ganze Welt gegründet wurde, was bedeutet, bevor Adam existierte? The solution already existed. Gab es bereits eine Lösung. If this can grab your heart, wenn dein Herz das begreift, it will help you to live in day-to-day victory, and I will tell you why. Wird es dir helfen, im täglichen Leben zu siegen? Ich sage dir auch, warum. Because suddenly you realize God is a God of solution. Weil du plötzlich erkennst, Gott ist ein Gott der Lösungen. Before your problem tomorrow happens, God already had the solution. Bevor dein Problem morgen auftritt, hatte Gott die Lösung schon parat. Think how many people are surprised by problems and then they try to figure out a solution. Überleg mal, wie viele Menschen von Problemen überrascht werden und dann versuchen, eine Lösung zu finden. This is not how God did it. So hat Gott das nicht gemacht. But there is another thing that will help you to understand. Aber es gibt noch etwas anderes, das dir hilft zu verstehen. That if the solution is not found in Jesus, it's not the right solution. Wenn die Lösung nicht in Jesus zu finden ist, ist es nicht die richtige Lösung. I really, really, really like what I heard Bill Johnson say one time. Mir gefällt besonders gut, was ich Bill Johnson einmal sagen hörte. He said, Job is the question, but Jesus is the answer. Er sagte, Hiob ist die Frage, aber Jesus ist die Antwort. Sin and the mess and Adam and Eve were the problem, but Jesus was the answer. Sünde und das Chaos, Adam und Eva waren das Problem, aber Jesus war die Antwort. Do you know, this is such an awesome thought for me. Dieser Gedanke ist für mich so überwältigend. Because that makes our salvation also so very secure. Denn das macht unsere Errettung auch so sehr sicher. Do you know, the lamb that was already chosen and slain in the heart of God, das Lamm, das bereits auserwählt und im Herzen Gottes geschlachtet wurde, before even the earth existed, bevor die Erde überhaupt existierte, makes it so guaranteed and so sure. God's not going to change his mind about that. Macht sie so sicher und gewiss. Gott wird seine Meinung darüber nicht ändern. But I want you to think about something else. Aber ich möchte, dass du über etwas anderes nachdenkst. Many Christians get confused by the Old Testament. Viele Christen werden durch das Alte Testament verwirrt. They read this, they read the other, and they get so confused. Sie lesen dies, sie lesen das und sind so verwirrt. Ah, Leviticus is so full of sacrifices, that confuses me. Ah, das dritte Buch Mose ist so voll von Opfern, das verwirrt mich. Do you know, I love the scripture in Hebrews. Ich liebe die Bibelstelle im Hebräerbrief. When Hebrews says, sacrifices and offerings you did not want. Wo es heißt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. I remember, you know, when I first read that. Ich erinnere mich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. I thought, something is wrong. Dachte ich, da stimmt etwas nicht. The Bible says God did not want the sacrifices and the offerings, and yet he was the one who ordained them. In der Bibel steht, dass Gott die Opfer und Gaben nicht wollte, und doch hat er sie angeordnet. You know, Why did God ordain the sacrifices? Warum hat Gott die Opfer angeordnet? Please understand this. Verstehe das bitte. Not because he wanted them as a solution. Nicht weil die Opfer als Lösung wollte. But he wanted them to point to the only solution, which is Jesus Christ. Sondern weil wollte, dass die Opfer auf die einzige Lösung hinweisen, nämlich auf Jesus Christus. So every single sacrifice that you will read anywhere in the Bible points to Jesus. Jedes einzelne Opfer, das du irgendwo in der Bibel findest, weist also auf Jesus hin. God never had a different plan. God never will have a different plan. Gott hatte nie einen anderen Plan. Gott wird nie einen anderen Plan haben. But look at the last sentence or the last part of the sentence that Peter uses here. Aber schau mal auf den letzten Satz oder den letzten Teil des Satzes, den Petrus hier schreibt. But he has been made manifest in these last days to you. Euch aber ist in den letzten Tagen offenbart worden. So, look at this. Schau mal. The manifestation came to you later, but this plan was always there. Die Offenbarung erfolgte später, aber dieser Plan war schon immer da. Do you see the deeper truth in this? Verstehst du die tiefere Wahrheit darin? No, you might face a certain problem today. Du magst heute vor einem bestimmten Problem stehen. And you might not have the manifestation of the solution today. Und du magst die Lösung heute noch nicht vor Augen haben. But I can guarantee you it is already in the heart of God. Aber ich kann dir garantieren, dass sie bereits im Herzen Gottes ist. See, we have to stop to act like this world acts. Wir müssen aufhören, so zu handeln, wie diese Welt handelt. The world sees a problem and tries to find a solution. Die Welt sieht ein Problem und versucht, eine Lösung zu finden. God sees the solution and has the solution before the problem can come into your life. Gott sieht die Lösung und hat die Lösung schon, bevor das Problem in dein Leben kommen kann. Once we begin to think like this, we will live much less stressed. Wenn wir anfangen so zu denken, werden wir viel weniger gestresst leben. Because the solution is Jesus and Jesus always manifests himself. Denn die Lösung ist Jesus und Jesus offenbart sich immer. My dear friend. Mein lieber Freund. Don't try to find the solution for your problem outside of Jesus Christ. Versuche nicht, die Lösung für dein Problem außerhalb von Jesus Christus zu finden. This is why I've learned a secret. Deshalb habe ich ein Geheimnis gelernt. When there is a challenge, the first words are thank you, Jesus. Wenn es eine Herausforderung gibt, sind meine ersten Worte danke, Jesus. You know why? Weißt du warum? Because why should I not thank the solution? Denn warum sollte ich nicht der Lösung danken? That's been chosen before the foundation of the world. Die vor Grundlegung der Welt auserwählt wurde. And if you live in this kind of faith, und wenn du in dieser Art von Glauben lebst, it will always manifest to you. Wird sich die Lösung dir immer offenbaren. See you tomorrow. Bis morgen.